September 1997, Oracle, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika. Die Erde ist ein Raumschiff. Unterwegs mit etwa 107.000 Stundenkilometern auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Die Sonne ist unterwegs in der Galaxis und nimmt auf dieser Reise ihr gesamtes Planetensystem mit. Schließlich ist die Galaxis mit ihren 100 Milliarden Sonnen selbst unterwegs durch Raum und Zeit. Und so betrachtet ist die Erde nur ein sehr kleines Raumschiff. Ich bin in Arizona, im Biosphere 2-Gebäude. Seit gut einem Jahr kann man hier rein. Das war mal ein Privileg für ganz wenige. Es ist eine Idylle. Bis auf die vielen Touristen. Aber macht nichts, bin ja selbst einer. Biosphere 2 war eine Idee, um Astronauten auf langen Flügen durch den Weltraum zu versorgen. Sie sollten ihre Nahrung selbst anbauen, ihre Atemluft selbst herstellen, ihr Wasser selbst recyceln. Aber dann ließ man das Projekt fallen. Und ein paar fröhliche Milliardäre nahmen es wieder auf. Sie bauten dieses fantastische Gebäude, zogen dort ein und lebten 2 Jahre hier. Luftdicht abgeschlossen von der Biosphäre 1, in der wir alle herumlaufen. Ein Haufen Leute dachte, Biosphäre 2 sei Spinnerei. Aber jetzt, 10 Jahre später, steht es unter der Leitung der Columbia University. Und es ist Forschung. Mich hat vor allem beeindruckt, dass Privatleute es gebaut und ausprobiert haben. Das ist mal richtig gut umgegangen mit viel Geld. Sowas sollten viel mehr Reiche machen, anstatt auf ihren Yachten zu hocken und junge Frauen zu beeindrucken. Aber so ist das auf dem Affenfelsen. Immerhin unterscheiden wir uns in unserer gesamten DNA-Struktur nur um 1,6% vom Schimpansen. Weniger als der Schimpanse vom Gorilla weg ist. In diesen 1,6% spielt sich die ganze menschliche Kultur ab. Von Volksmusik bis Mozart, von Kleingartenkolonie bis Einstein, von Nachbarschaftskrieg bis zur Raumfahrt. Das ist schon irre. Gleich gibt es eine Führung. September 1997, Oracle, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika, Biosphere 2. Das Leben existiert innerhalb eines Gebildes, das wir Biosphäre nennen. Außerhalb der Biosphäre ist Leben nicht möglich. Da es eine Biosphäre aber nur auf der Erde gibt, ist jeder Versuch des Menschen, in den Raum zu reisen, unausweichlich daran gekettet, eine Biosphäre mitzunehmen. Und da Biosphären nicht irgendwo herumliegen, wo man sie nur einsammeln und an Bord eines Raumschiffes bringen muss, ist die Frage des Überlebens im All die wichtigste. Das habe ich eben gelernt. Leider habe ich meinen Voxman falsch eingestellt. Ich wollte aufnehmen, was der Leiter von Biosphere hier gesagt hat. Aufnehmen, aber das Ding hat es in Schrift übersetzt. Aber ich habe hier ein paar schöne Soundfiles über das Leben zwischen den Grashalmen gefunden. Die Biosphäre ist ein Phänomen, das auf dem Planeten Erde existiert. Wie ein gigantischer Biocomputer, in dem unablässig Quadrillionen von Prozessen ablaufen. Die anderen Planeten unseres Sonnensystems unterscheiden sich von unserem vor allem dadurch, dass sie keine Biosphäre haben. Die Biosphäre auf der Erde kann verschwinden, beispielsweise durch den Einschlag eines großen Kometen oder Asteroiden. Die Druckwelle, die dabei entsteht, könnte die gesamte Atmosphäre und alles Wasser von der Erde in den Raum schleudern. Solange das jedoch nicht passiert, entwickelt sich die Biosphäre weiter. Sie hat sich so weit entwickelt, dass sie ein Wesen hervorgebracht hat, das in der Lage ist zu erkennen, dass es auf einem Planeten lebt, in einer Biosphäre, von der es abhängig ist. Nachdem ich am Experiment Biosphere 2 teilgenommen hatte, war ich stark sensibilisiert für die Welt, in der wir alle leben, wie zerbrechlich und unverwüstlich sie gleichzeitig ist und wie unvorstellbar komplex. Dieses Gefühl hat dann mit der Zeit wieder nachgelassen, als ich längere Zeit zurück war in Biosphäre 1. Es liegt daran, dass unsere Biosphäre so gewaltig ist und so dominant. Das war in Biosphere 2 anders. Hier waren wir selbst die Hüter unserer Welt. Toll, nicht? Wir leben in einem virtuellen Gebilde. Die Biosphäre ist ein Phänomen auf dem Planeten. Doch dem Planeten ist es gleichgültig. Er würde auch ohne Biosphäre seine 107.000 Stundenkilometer um die Sonne machen. Jahrmillionen für Jahrmillionen. Was für eine Verschwendung, wenn man denkt, dass da draußen wahrscheinlich Milliarden solcher Planeten kreisen. Und wir haben immer noch keinen Kontakt, außer in den Geschichten, die eigentlich keiner so richtig glauben kann. Area 51 und so. In der Kantine hier gibt es ganz komische Sachen zu essen. Biosphere 2 Food. Den Souvenirshop habe ich immer noch nicht gefunden. September 1997, Oracle, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika, Biosphere 2. Ich war nochmal beim Leiter von Biosphere 2. Aber ich habe es wieder falsch gemacht mit dem Voxman. Es ist zum Verzweifeln. Er hat wieder tolle Sachen gesagt. In Biosphere 2 lebten auch Termiten. Sie waren hineingebracht worden, damit sie die Zellulose recyceln konnten. Irgendjemand musste ja das Holz zerkleinern und verdauen. Gleichzeitig mussten wir sicherstellen, dass die Termiten nicht auch die Fensterdichtungen fraßen oder zum Bau ihrer Hügel verwendeten. Die Fenster, immerhin 70.000, mussten dicht bleiben, sonst hätte das Experiment keinen Sinn gehabt. Wir ließen ein Material entwickeln, an dem die Termiten kein Interesse hatten. Aber sie starben aus. Sie wurden von einer Ameisenart, Paratrichina longicornis, ausgerottet. Diese Ameisen heißen im Volksmund verrückte Ameisen und sie machten auch unsere Fenster undicht. Damit hatte niemand gerechnet. Irgendwie stimmt es immer wieder, was Jeff Goldblum in Jurassic Park sagt. Das Leben findet einen Weg. Das ist auch, was der Leiter hier sagt. Das Leben findet einen Weg und irgendwie schien es, als meinte er uns Menschen, die einen Weg heraus aus der Biosphäre finden, um andere Welten zu besiedeln. Ich bin aber nicht sicher, ob er das gemeint hat. Muss nochmal drüber nachdenken. Danach habe ich mir nämlich Videos von den Bionauten angeguckt. Die sind 2 Jahre in Biosphere 2 gewesen und haben dann abgebrochen. Sie hatten nur noch 2 Möglichkeiten, wenn sie drin geblieben wären. Ersticken oder verhungern. Man sieht sie in dem Video, durch die Fenster, wie sie da ganz langsam herumschleichen. Abgemagert. Bewegen sich ganz langsam. Einer steht unten an der Treppe und wartet 3 Minuten und startet dann in Zeitlupe. Alte Leute, wie sie sich bewegen. Hatten am Ende echt keine Kraft mehr. Und der Sauerstoffgehalt der Luft war zu niedrig. Und alle in den blauen Bionaut-Outfits. Eine Mischung aus Knastleute und Außerirdische im Zoo. Aber 2 Jahre alleine klargekommen. Ohne Biosphäre 1. Ohne die Welt. Eine eigene Welt gebaut und mit 7 Leuten so lange überlebt, ist schon mal nicht schlecht. Im Souvenirshop gute T-Shirts gefunden. Keep care for Biosphere. Und der Himmel ist immer der gleiche, wohin du auch gehst. Am besten finde ich aber Technosphere, Save Biosphere. Und die Welt ist groß. Besonders oben.